Sechstens. Gehen Sie erst zu Bett, wenn Sie sich müde fühlen. Sollte die Erwartungsangst vor dem nächsten Tag Sie überwach halten, dann gehen Sie dennoch zeitig zu Bett. Sagen Sie nie beim Zubettgehen, sicher kann ich eh wieder nicht schlafen, ich fühle mich so wach. Damit reden Sie Schlafstörungen geradezu herbei. Siebtens. Lüften Sie das Schlafzimmer vor dem Schlafengehen nochmals durch. Achtens. Es dauert übrigens ungefähr 20 bis 30 Minuten, bis Kopf und Körper richtig schlafen. Konzentriertes Ein- und Ausatmen durch die Nase beruhigt. Durch das Umschalten auf Ruhe verschwindet das Lauern auf das Einschlafen. Die unbefangene Einstellung zum Schlaf ist besonders wichtig. Und denken Sie daran, nicht jeder Mensch braucht 7 bis 8 Stunden Schlaf. Zwingen Sie Ihren Körper nicht zu mehr Schlaf, als er wirklich braucht. Weitere Informationen zu diesem Thema können Sie unter folgender Adresse anfordern: Landeszentrale für Gesundheitsförderung, Karmeliterplatz 3, 55116, Mainz. Wir hoffen, wir konnten Ihnen bei Ihren Fragen zum Thema Schlafstörungen weiterhelfen. In unserer nächsten Telefonansage ab dem 16.11. hören Sie eine Ansage zum Welt-AIDS-Tag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bitte bleiben Sie gesund.